Zunächst vielen Dank für die Einladung nach Münster. Ich soll in 15 bis 20 Minuten eine Staatsanalyse des Iran liefern. Das ist nicht einfach. Hast du da mehr Zeit? Dadurch ist alles verfehlt. Ich hoffe aber, dass ich einigermaßen ein paar Sachen beleuchten kann. Wenn ich in den letzten Tagen über die Radikalisierung einerseits der sozialen Bewegungen und andererseits über die Radikalisierung der staatlichen Repression im Iran nachgedacht habe, fielen mir immer wieder folgende Sätze von Martin Niemöller ein, die so gut auf die bittere iranische Geschichte in den letzten 30 Jahren passen. Auch wenn das alle Leute kennen, möchte ich das trotzdem nochmal auch für mich nur lesen. Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Kommunist. Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Sozialdemokrat. Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Gewerkschafter. Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte. Im Iran gibt es Leute, die protestieren zurzeit, auch wenn ich versuche gleich darzulegen, dass eine ähnliche Geschichte im Iran in den letzten 30 Jahren abgelaufen ist. Nur ist zu befürchten, dass die Demonstranten wenig Chancen haben, zurzeit sich durchzusetzen. Ich möchte daher kurz an die 80er Jahre erinnern, als im Namen einer Revolution Royalisten, Sozialisten, bürgerliche Nationalisten, Kommunisten, Mitglieder religiöser Minderheiten, Kämpfer verschiedener iranischer Volksgruppen, ich meine damit Kurden, Turkmenen, Araber und so weiter und so fort, die mehr Selbstbestimmung forderten, verfolgt und hingerichtet wurden. Über Jahre wurden, und vielleicht wird es immer noch von manchen Wissenschaftlern und Journalisten, deren Namen zu nennen mir müßig erscheint, die islamische Revolution verglichen mit der französischen Revolution. Auf die Frage hin, ob sie die Inhalte der islamischen Staatsideologie nicht kennen würden, kommen immer wieder zynische, werterelativistische Antworten. Man hoffe auf die Reformierbarkeit der khomeinistischen Diktatur. Es sei doch eine Volksrevolution gewesen. Im Hintergrund spielten dabei gerade in Europa oft die guten alten Beziehungen mit dem Iran eine sehr wichtige Rolle, bis heute. Allein in den letzten 2 Tagen sollen hunderte Menschen wieder verhaftet worden sein, darunter viele Frauen, die gegenwärtig wahrscheinlich gefoltert und geschlagen werden. Die Radikalisierung der sozialen Bewegung hat in den letzten Wochen sicher klargemacht, dass die Gesellschaft weit über den innerislamistischen Konflikt zwischen sogenannten Hardlinern und Reformern hinausgeht. Wenn Iraner auf Straßen Teherans rufen, und das habe ich heute Morgen mal in einem Clip in YouTube, aber das war ein authentischer Clip, der wohl von gestern stammt oder vorgestern, auf jeden Fall nach dem, entweder am 4., ich glaube sogar am 4. November oder am 5., als Teheraner, also Menschen, Demonstranten aus Teheran riefen, Obama, Obama, entweder stellst du dich auf ihre Seite oder auf unsere Seite, wird dies deutlich, dass die Demonstranten weitergehen wollen, als den innerislamistischen Konflikt wiederzuspiegeln. Es wird auch deutlich, wie die soziale Bewegung sich von sogenannten reformislamistischen Führern Khatami, Mousavi und Karoubi langsam, aber sicher entfernen. Denn alle diese Reformpolitiker, die nie die Islamische Republik reformieren konnten, fordern, den Konflikt im Namen von Ayatollah Khomeini zu lösen. Und ich wage hier zu behaupten, dass sich die Bewegung, die Grün nennt, so gespalten und vielfältig ist, dass ein aufgeklärter Teil dieser neuen sozialen Bewegung, die sich eben Grün nennt, sich in einem eindeutigen antagonistischen Verhältnis mit den islamistischen Machthabern und denjenigen, die im Namen der khomeinistischen Verfassung handeln, befindet. Und ich meine damit wirklich antagonistisch. Zumindest sollte die Aggressivität und Brutalität der iranischen Machthaber in den letzten Tagen dies deutlich gemacht haben. Nun zur Staatsanalyse. In dem Zusammenhang Das wollte ich am Anfang noch sagen. Ich habe das Papier auch irgendwo. Heute kam es im IRNA, in der offiziellen staatlichen Nachrichtenagentur des Iran, eine Erklärung der Pasdaran, also der Revolutionsgardisten des Iran, dass auch diejenigen, die im Ausland gegen die Machthaber und gegen die Lage im Iran protestieren würden, innerhalb der grünen Bewegung müssten mit Folgen und Reaktionen der iranischen Revolutionsgardisten auch im Ausland fürchten. Also eine direkte Warnung auch an die grüne Bewegung im Ausland, die hier arbeitet. Meine zentrale These ist, dass der Islamismus in seiner Staatsform totalitär ist und eine neue Form, eine dritte Form der totalitären Herrschaft darstellt, die den Islam als den Glauben der Muslime als staatliche Ideologie instrumentalisiert und diese gegen Muslime und Nichtmuslime wendet. Die fundamentalistischen Machthaber im Iran begreifen den Zeitgeist und den Wandel der Zeiten nicht und können daher auch die Bedürfnisse der eigenen Gesellschaft nach modernen Werten, nach der Menschenrechte zum Beispiel, der Emanzipation, der Demokratie und Freiheit nicht nachvollziehen. Bestenfalls haben manche Reformer in der Vergangenheit versucht, solche Themen ideologisch zu besetzen, islamistisch umzudefinieren und auszuhöhlen. Ich meine damit, das kann ich jetzt hier nicht mehr ausführen, das habe ich in verschiedenen Texten gemacht, damit ganz konkret den Ex-Präsidenten Mohammad Khatami, der bestimmte Begriffe übernommen hat, aber sobald es bei den Studentenprotesten zum Beispiel darauf ankam, auch diese umzusetzen oder diese einzufordern, er rechtzeitig, die Kurve in die falsche Richtung hingekriegt hat. Frappierend ist heute die Opferhaltung der staatlichen Gewalttäter. Sie glauben sich mit den Kriegen der islamischen Bewegungen in der Frühgeschichte des Islam identifizierend, heute den Islam zu verteidigen vor den Machenschaften des frevelhaften Westens. Dabei unterdrücken sie die eigene Bevölkerung, die Frauen, die Jugend, die Andersdenkenden. Heute kann die staatliche Durchsetzung des islamischen Gesetzes mitnichten mehr religiös legitimiert werden. Ich erinnere daran, und auch das kann ich nicht ausführen, an Geistliche wie Mohsen Khadivar, der inzwischen im Ausland ist, dem man inzwischen nachgesagt, dass er ein Apostat geworden ist, also vom Religion abgefallen ist. Ich erinnere an einen, den ich schweren Herzens jetzt hier zitiere, weil er selbst ein Antisemit, ein Anti-Bahai, ein Antidemokrat und sonst was ist, den Ayatollah Montazeri, aber trotzdem seitdem die Mujahedin in den Gefängnissen in den 80er Jahren und die Linke in den 1987 hingerichtet wurde in Massen, sich damals gegen die Hinrichtungen gewandt hat und seitdem auch in Hausarrest ist. Ich erinnere an Muslime wie Frau Kahr, die bekannte Bücher geschrieben hat, die Frauenrechte und Menschenrechte, also und Gesetze, herrschende Gesetze im Iran verglichen hat und bewiesen hat, wie gegensätzlich und in Teilen unvereinbar miteinander sind. Ich erinnere an Frau Ebadi, die sich als Muslim versteht und im Iran verfolgt wird und zurzeit dort sich gar nicht mehr aufhalten kann. Bis Shadi Sadr und andere, die bis vor kurzem dort gearbeitet haben und gegenwärtig nicht mehr leben, von Akbar Ganji ganz zu verschweigen. All diese Leute verstehen sich als Muslime und können dort trotzdem nicht leben. Das heißt, ich wollte nur Beispiele gebracht, warum sich die Regierung kaum mehr damit sozusagen legitimieren kann, dass sie im Namen des Islam und im Namen der Religion handelt. Denn heute sind auch für die Iraner das Völkerrecht und Normen, die von der Charta der Vereinten Nationen gesetzt werden, für die Legitimität eines islamischen Staates und ihrer eigenen Zivilgesellschaft von Relevanz. Das heißt, Bürgerrechte und Menschenrechte sind auch im Iran anstrebenswerte Werte. Denn Bedürfnisse nach Freiheit und Emanzipation werden gerade in einem Land, das nach 30 Jahren islamistischer Diktatur nur noch ein Chaos erlebt, besonders sichtbar. Daher verfechte ich in der Tat einen normativen Ansatz und lehne prinzipiell kulturrelativistische Herangehensweise gerade an die iranische Gesellschaft und in der Auseinandersetzung mit der iranischen Gesellschaft ab. Folgende Elemente sind für einen islamisch sich legitimierenden Totalitarismus wie im Iran charakteristisch. Ich gehe jetzt mal so quasi nur die Stichpunkte durch. Führerprinzip. Totalitäre Organe wie der Führer, Wächterrat, Nationaler Sicherheitsrat, Geheimdienst und Revolutionsgardisten, die Basiji etc. als totalitäre Institutionen. Ideologisch Antisemitismus im Sinne eines eliminatorischen Antizionismus und die Organisation von staatlich gelenkten Massenmobilisierung bei Demonstrationen, die aber heute auch nicht mehr greifen. Wir haben gesehen, dass zum Beispiel Al-Quds-Tag, das war immer ein Beispiel auch von mir gewesen, für die staatliche Organisation der Massen, heute kehrt sich das teilweise gegen den Staat. Oder auch hier 4. Aban, also der 4. November, 13. Aban, also der Tag, an dem die revolutionären Studenten, muss man sagen, die US-amerikanische Botschaft besetzten mit der Duldung und Zugeständnis und Zustimmung von Ayatollah Khomeini. Im Übrigen, der Ayatollah Montazeri sagt inzwischen, dass es ein Fehler war. Heute greifen diese Versuche der staatlichen Mobilisierung nicht mehr. Das, auch an so einem Tag, der gerade ein Paradebeispiel ist und ein Symbol der islamischen Revolution, die nennen das selber islamischen Revolution, hat sich einiges umgekehrt. Weitere Beispiele für die totalitäre Herrschaft ist natürlich die Geheimpolizei, ideologisch der Antibahaismus noch und die geschlechtsspezifische Verfolgung von Frauen. Meiner Meinung nach muss man das als ein neues Kriterium der totalitären Herrschaft mit einbeziehen in Erweiterung von den alten totalitären Kriterien, die wir hatten. Seit 28 Jahren verficht die iranische Diktatur einen totalitären Anspruch, der gesellschaftlich aber nur bedingt, wie gesagt, durchgesetzt werden konnte. Die Islamische Republik verkörpert eine Diktatur, die bestrebt ist, sich technologisch zu modernisieren, aber kulturell und politisch ist diese Diktatur rückwärtsgewandt, da das Ideal der vermeintlichen Republik die erste islamische Herrschaft in Medina ist, so wie auch der Ex-Präsident Khatami es als die wahre Demokratie immer wieder propagierte und heute noch tut. Er hat vor kurzem, ich weiß gar nicht, ob ich das nachher noch nach den Revolutionen, nach den ganzen makaberen, muss man sagen, Zwangsgeständnissen in den Gefängnissen, wo seine eigenen Leute wie der Abdahi im Gefängnis ein Zwangsgeständnis abgelegt hat. Vor kurzem, aber gerade letzte Woche, habe ich einen Text von ihm gelesen, wo er die iranische, also Opposition davor warnt, in die Fallen des Auslands zu geraten und sie nach wie vor auf den Kurs bringen will, dass sie im Rahmen der herrschenden Ordnung weiter für ihre Sache sich einsetzen. Der theokratische Anspruch, also im 20. Jahrhundert die Staatsmacht zu definieren, kann nur mit totalitären Mitteln durchgesetzt werden. Ohne die Anwendung totalitärer Gewalt kann die Islamisierung der Gesellschaft nicht erfolgen. Aber auch dies ist erfolglos. Man kann nämlich eine Gesellschaft nicht zwingen, auf die Dauer zumindest nicht. Daran sind alle Totalitarismen auch im 20. Jahrhundert gescheitert. Die Ideologen der islamischen Revolution hatten von der Stunde Null des Aufstandes von 1979 die Gesellschaft zu reislamisieren. Die Islamisierung fand mit Hilfe von Intellektuellen wie Suruj statt, der inzwischen selbst ein Dissident geworden ist. Aber auch er war einer derjenigen, die bei der Säuberung der Universitäten eine zentrale Rolle gespielt haben. Aber Suruj ist vielleicht auch ein gutes Beispiel dafür, wie sich langsam Teile der Gesellschaft von der Diktatur spalten. Ich möchte einige Beispiele noch liefern. Khomeini verfolgte Vom ersten Tag der Revolution das Ziel, die Massenmedien und das gesamte Bildungssystem zu islamisieren. Er befahl, dass die Aufgabe der Bildungseinrichtungen die Verbreitung der islamischen Kultur sei. Der Westen galt, wie es heute Ahmadinejad es immer wieder sagt, als die untergehende Macht und der Islam sei die Zukunft. So die Propaganda. Im Übrigen war es auch schon der Khatami gewesen, der während des Krieges, ich habe damals ein paar Sachen in Zeitungen, in iranischen Zeitungen gelesen, wo er während des Krieges, man kann das jetzt so fassen oder so, aber alle Intellektuellen, alle Schriftsteller, alle Dichter dazu einlud, als Kulturminister für den Krieg zu schreiben und einer der Verherrlicher des Krieges war, im Namen eben auch des Islam. Islamisierung bedeutet also auch, und das ist die Kehrseite der Ideologie, Massenverhaftungen und Massenhinrichtungen, das wurde genannt in den 80er Jahren, und immer sich wiederholende Verbot von sogenannten, sogar reformislamistischen Medien, die in den 90er Jahren im Rahmen der totalitären Verfassung der Islamischen Republik vergeblich versucht haben, die Verfassung, die Gesetze zu reformieren. Kurz, ich komme bald zum Ende, ich hoffe, ich habe noch ein paar Minuten Zeit. Islamische Fundamentalisten sind prinzipiell meines Erachtens Antisäkularisten, Antikommunisten, Antifeministen und lehnen jegliche Form von Andersdenkende ab. Besonders die Frauenfeindlichkeit des Regimes muss hervorgehoben werden, die eine geschlechtsspezifische Apartheidspolitik darstellt. Frauenfeindlich ist das politische System, weil das praktizierte islamische Gesetz Frauen systematisch im Heirats- und Scheidungs-, im Erb- und Strafrecht diskriminiert und strukturell benachteiligt. Um einige weitere Beispiele zu liefern. Im totalitär beherrschten Iran gibt es keine Religionsfreiheit. Besonders die Angehörigen der Bahá'í-Religion sind vogelfrei. Ihre Religion wird nicht anerkannt, sie gelten als zionistische Spione und sind für alle Krankheiten des Iran verantwortlich. Ich beschränke mich nur damit mit einem Beispiel, das ist also, ich dachte zuerst, als ich gehört habe, dass es ein Witz sei, aber das ist scheinbar ernst. Sogar BBC wird inzwischen als Bahá'í Broadcasting Corporation genannt. Aber auch christliche Konvertiten können hingerichtet werden im Iran, da im Islam ein Apostasiegesetz herrscht, also ein Entwurf eines Apostasiegesetzes als Entwurf schon im Majlis abgesegnet worden ist und jetzt aber noch in einer höheren Instanz abgesegnet werden muss, damit es sozusagen als Staatsgesetz eines Tages umgesetzt wird. Ich hoffe persönlich, dass es also das nicht getan wird, weil es tatsächlich zu einem legalen Pogrom im Iran führen könnte, so wie wir das bisher noch nicht mal in den letzten 30 Jahren hatten. Weil dann muss nämlich, dann herrscht keine Willkür mehr, wie im jetzt in den iranischen Gerichten, dass die einen das islamische Gesetz anwenden und die anderen nicht. In dem Fall müssen alle Gerichte dieses islamische Gesetz für Apostasie anwenden. Schließlich ist der eliminatorische Antizionismus ein weiteres Merkmal des neuen Totalitarismus, der ideologisch die Zerstörung Israels fordert. Ist aber, ich komme nochmal auf die Frage zurück, das politische System im Iran reformierbar? Viele Wissenschaftler pochen seit 30 Jahren auf die Dualität in der Verfassung der Islamischen Republik. Diejenigen, die einen Dualismus des politischen Systems hervorheben, weisen auf die wählbaren Institutionen der Expertenversammlung, also die werden für 8 Jahre gewählt, des Präsidenten, er wird eben alle 4 Jahre gewählt, des Parlaments, das Parlament wird auch alle 4 Jahre gewählt und die Kommunalräte, die unter Khatami zum ersten Mal eingeführt wurden. Ich habe schon vor dem, Zusammenbruch im Grunde genommen der iranischen Staatsideologie bei den letzten Wahlen von Ahmadinejad, als also alle Welt von Betrug sprach, Und auch die Präsidentschaftskandidaten von Betrug sprachen und die ganze Welt erfuhr, dass im Iran irgendwas mit den Wahlen nicht stimmte. Im Übrigen, das ist also auch nicht zum ersten Mal gewesen, auch bei der ersten Wahl von Ahmadinejad haben gerade genau dieselben Leute, auch Rafsanjani, auch Karoubi, auch und andere, auch von Betrug gesprochen. Nur niemand wollte es damals hören. Das war also sozusagen noch nicht hier die Gesellschaft, man musste schon sagen, die europäische Rezeption war noch nicht so weit, dass man bereit war, überhaupt darauf zu hören, dass, ach, da hat sogar Ayatollah Rafsanjani, da hat sogar Khatami von Wahlbetrug gesprochen. Damals hat man das noch gehen lassen, durchgehen lassen. Dieses Mal musste die Weltöffentlichkeit das hören. Und zwar wegen den Demonstrationen. So, aber trotzdem, diejenigen, die also von der Reformierbarkeit, also von dieser Dualität in der Verfassung reden, sei es jetzt ein Teil der iranischen Opposition, sei es deutsche und andere Wissenschaftler, sie ignorieren meines Erachtens die Fiktion dieser Wahlen als sozusagen als ein Bestandteil oder als ein Prinzip dieser Wahlen. Weil alle Kandidaten zuvor von totalitären Organen wie vom Wächterrat ausgewählt werden. Das Volk wählt nicht im Iran zwischen den eigenen Kandidaten, sondern das Volk kann nur wählen zwischen den Kandidaten, die die Diktatur, die die totalitären Organe der Diktatur ihnen auftischen, sagen, ihr dürft zwischen diesen Leuten wählen. Es wird oft in Diskussionen gesagt, naja, bei uns ist es ja auch so. Nur, ich finde es ein bisschen, dass hier Kandidaten erstmal durch bestimmte Gremien gehen und das ist also das höchste Maß an Unfairness, wenn man also demokratische Wahlen mit den iranischen Wahlen vergleicht und die Rolle des Wächterrates dann auch verwechselt mit dem Wahlsystem, was wir hier haben. Daher kann man davon ausgehen, dass die Volkssouveränität seit 30 Jahren im Iran aufgehoben ist und nicht erst seit gestern der Wahl von Ahmadinejad. Eine Gewaltenteilung im Iran gibt es seit 30 Jahren nicht. Eine Trennung zwischen der Legislative, Exekutive und Judikative ist eine reine, pure Fiktion. Das Majlis, der Islamische Versammlungsrat, das man auch meines Erachtens fälschlicherweise als Parlament bezeichnet, gilt zwar als Legislative, aber es gibt übergeordnete Organe, die wiederum Gesetzesvorlagen mitdefinieren und darüber abstimmen, ob sie überhaupt zum Gesetz werden können. Dazu zählt der Wächterrat, der Nationale Sicherheitsrat und, und. Iran ist eine totalitäre, ich komme langsam zum Ende, Massen- und Verfassungsdiktatur, ein klassischer Führerstaat. Die Massendiktatur verliert aber immer mehr die Unterstützung der iranischen Bevölkerung. Mit Ahmadinejad erleben wir eine Zuspitzung der khomeinistischen Diktatur. Der Staatsklerus verliert immer mehr seine soziale Basis und stützt sich umso mehr auf militärische Macht und seinen Sicherheitsdiensten. Das heißt, die Abhängigkeit des Staatsklerus von den Revolutionsgardisten, von den Basiji und von anderen Sicherheitsdiensten wächst. Dies hat zur Folge, dass die Repression nach innen und die Gewalt nach außen, die sich auf die Ideologie des Revolutionsexports stützt, ebenfalls wächst. Ich erinnere daran, dass gerade hier ein Schiff gekapert worden ist mit Waffen für Hezbollah. Das ist nicht zufällig, dass sie auch jetzt an der Stelle forciert arbeiten. Ich befürchte, dass wir in Zukunft eine islamistische Variante des iranischen Stalinismus erleben werden. Danke.